zwei Namen, Josh und Josie, ein Fall aus der auch durch. Von L.A. nach hier, was es war und was ist Fake. Maschine, wo wer Feuer, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Vom Knast aus dirigiert, der Wahnsinn hat Macht. Luigi Althöfer, der Meister der Aktion. Die Realität verschwimmt, die Medien voll Illusion. Deepfakes, Lügen im Netz, die Welt ist manipuliert. Die Wahrheit versteckt, die Täter unmaskiert. Luigi Althöfer, der Meister der Aktion. Die Realität verschwimmt, die Medien voll Illusion. Viel zu viel. Das ist Bass, Echo halb nach.